Morning. Guten Morgen. Let's finish up this series. Beenden wir diese Serie. So God is always perfectly good. So Gott ist immer vollkommen gut. I'm going to show you another. Ich werde euch ein weiteres Aber zeigen. Romans 8, verse 36 and verse 37. Römer 8, Vers 36 und 37. As it is written, for your sake we are killed all day long, we are counted as sheep for the slaughter. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Well, that's not a nice Bible verse. Das ist kein schöner Bibelvers. I mean, all day long we are counted like sheep for this life. Ich meine, den ganzen Tag werden wir getötet wie Schlachtschafe. Reinhard, can you read me a more encouraging Bible verse? Reinhard, kannst du mir nicht einen Bibelvers vorlesen, der ermutigender ist? Throw a but in there. Lass mich jetzt gleich ein Aber einwerfen. But. Aber. In all these things. In dem allem. We are more than conquerors through him alone. Überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. See what happens? Siehst du, was passiert? Even if you're like a sheep, taken to the slaughterhouse. Sogar wenn du wie ein Schaf ins Schlachthaus geführt wirst, there's a God who loves you. Gibt es einen Gott, der dich liebt. And in him you will conquer. Und in ihm wirst du überwinden. He's already conquered. Weil er bereits überwunden hat. You know, once we understand, weißt du, wenn du verstehst, the nature of God is unchanging, dass die Natur Gottes sich nie verändert, what's gonna happen? Was wird geschehen? We will live in the victory of the finished work of the cross. Dann leben wir im Sieg des vollbrachten Werks am Kreuz. So many Christians put the focus on the devil. So viele Christen legen den Fokus auf den Teufel. Oh, he's so strong, he's so strong, he's so strong. Er ist so stark, so stark, so stark. Or they put the focus on themselves. Oder sie legen den Fokus auf sich selbst. Oh, I'm a poor victim. Oh, ich bin ein armes Opfer. Look at my poor little life. Oh, schau mein kleines armseliges Leben. And they don't put the focus on the butt of God. Sie legen den Fokus nicht auf das Aber Gottes. If you don't put your focus on the goodness and the kindness and the incredible nature of God. Wenn du den Fokus nicht auf die Güte, die Liebenswürdigkeit und die unglaubliche Natur Gottes legst, which is perfect and will never change. Perfekt ist und sich nie verändert. Then no wonder you will live a life of confusion. Ist es kein Wunder, wenn du ein Leben in Verwirrung lebst? So what has religion done? Was hat Religion getan? It constantly paints a picture of God that is so, so wrong. Sie malt dauernd ein Bild von Gott, das so falsch ist. And we have to let these lies go. Wir müssen diese Lügen loslassen. You know, the more your heart is convinced of the goodness of God. Je mehr dein Herz von der Güte Gottes überzeugt ist. The more you will experience the goodness of God. Desto mehr wirst du die Güte Gottes erfahren. The simple truth is this. Die einfache Wahrheit ist diese. What you experience has nothing to do with God or with the devil. Was du erlebst, hat nichts mit Gott oder mit dem Teufel zu tun. Has to do with what your heart believes. Sondern nur mit dem, was dein Herz glaubt. So fix the wrong heart belief. Ordne deinen falschen Herzensglauben. Meditate and study the goodness of God. Meditiere und studiere die Güte Gottes. Once you really begin to meditate and understand how kind and how wonderful and how gracious he is. Wenn du wirklich meditierst und verstehst, wie liebenswürdig, wunderbar und gnädig er ist. And how perfect he und is. Wie perfekt er ist. You're going to start to experience. Daily life. Wirst du dies in deinem täglichen Leben erfahren? You know, the prophet says this. Der Prophet sagt Folgendes. Surely as I so sicher wie ich lebe, the whole earth shall be filled. Soll die ganze Erde erfüllt sein. With the knowledge of the glory of the Lord. Mit der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes. As the waters cover the sea. So wie die Wasser die Meere bedecken. Here's a question. Nun eine Frage. What's the glory of the Lord? Was ist die Herrlichkeit Gottes? No, the glory of the Lord is nothing abstract. Die Herrlichkeit Gottes ist nichts Abstraktes. In Exodus chapter 33. In 2. Mose 33. Moses sagt, said, Mose, show me your glory. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Was God respond? Und wie hat Gott geantwortet? Stand on the rock. Stell dich zum Felsen. And I will let my goodness pass before you. Und ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen. The glory of the Lord is nothing else but his goodness. Die Herrlichkeit Gottes ist nichts anderes als seine Güte. The devil doesn't want you to see the glory. Der Teufel will nicht, dass du die Güte Gottes siehst. He wants you to see yourself as er will, dass du dich selber als Opfer siehst. The devil is a powerful enemy. Der Teufel ist ein mächtiger Feind. And God is a God who, when you do something wrong, is going to get mad. Und Gott ist ein Gott, der auf dich wütend wird, wenn du etwas Falsches machst. These are all lies. Alles Lügen. Reject them. Weise sie zurück. All of your heart. Deinem ganzen Herzen. Look at the glory of God. Schau auf die Herrlichkeit Gottes. It's his goodness. Das ist seine Güte. So good, he's so good, he's so good, he doesn't. Er ist so gut, so gut, so gut. Er verändert sich nie. Do you know what I found out? Weißt du, was ich herausgefunden habe? As I walk through my ordinary daily life, wenn ich durch mein normales tägliches Leben gehe, the more I look at the goodness of God, je mehr ich auf die Güte Gottes schaue, through contemplation, indem ich nachdenke, singing my own songs to him about his goodness, indem ich meine eigenen Lieder über seine Güte singe, the more I will experience his desto goodness. Mehr erlebe ich seine Güte. Guys, I hope you enjoyed the series. Leute, ich hoffe, ihr habt diese Serie genossen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.